Vierter Gesang. Der Bruch der Eide. Agamemnon mustert das Heer. Aber die Götter saßen bei Zeus und hielten Versammlung auf goldenem Boden. Und unter ihnen schenkte den Nektar Hebe, die Herrin, ein, und sie tranken mit goldenen Bechern prostend einander zu und blickten auf Troja hinunter. Gleich versuchte nun der Kronide Hera zu reizen mit verhöhnenden Worten und listig stichelnder Rede. Zwei der Göttinnen sind's, die Menelaos stets helfen, Hera von Argos und von Alalkomenai, die Athene. Aber die sitzen weit weg nur herum und finden Gefallen zuzuschauen. Doch dem, gerne lächelnd, steht Aphrodite immer zur Seite und wehrt von ihm ab die Mächte des Todes. Auch jetzt rettete sie ihn heraus, der schon glaubte, er sterbe. Aber der Sieg gehört Menelaos, dem Ares-Geliebten. Wir nun wollen bedenken, wie sich diese Dinge entwickeln. Ob wir von Neuem schlimmen Krieg und grauses Getümmel anzetteln sollen oder Freundschaft stiften zwischen den beiden. Wenn aber Letzteres etwa euch allen lieb und genehm ist, ja, dann mag weiter bewohnt sein die Stadt von Priam, dem Herrscher, und Menelaos für Argos Helena wieder nach Hause. So sprach er. Und es murrten darüber Athene und Hera. Dicht saßen sie beieinander und sannen Böses den Troern. Ja, da verhielt sich Athene still und sagte rein gar nichts, wütend auf Vater Zeus, und wilder Zorn hielt im Griff sie. Heras Brust aber konnte den Zorn nicht fassen. Sie sagte: »Was für ein Wort, Kronide, du Schrecklichster, hast du gesprochen? Wie nur kannst du zunichte machen wollen die Mühe und den Schweiß, den ich schwitzte, und mir erschlafften die Pferde, als ich das Kriegsvolk berief, schlimm für Priamos und seine Söhne? Tu's, doch wir anderen Götter spenden nicht alle dir Beifall.« Heftig gereizt entgegnete Zeus ihr, der Baller der Wolken: »Unbegreifliche! Was tun denn Priamos und seine Söhne so viel Arges dir an, dass unablässig du trachtest, Ilios trefflich gebaute Stadt in Trümmer zu legen? Kämst du hinein durch die Tore und über die ragenden Mauern und verzehrtest du roh den Priamos und seine Söhne und die anderen Troer, würdest den Zorn du dann stillen? Tu, wie du willst. Nur, dass dieser Zwist hier künftig uns beiden, dir und mir, nicht Anlass werde zu schwerem Zerwürfnis. Noch etwas anderes will ich dir sagen, und du prägst ins Herz dir. Brenne auch ich einmal drauf, eine Stadt in Trümmer zu legen, eine, in der dir liebe Menschen leben. Dann stelle dich meinem Zorn ja nicht in den Weg, sondern lass mich gewähren. Gab doch auch ich es dir willig, mit widerwilligem Herzen. Denn so viele unter der Sonne und dem gestirnten Himmel Städte es gibt, bewohnt von irdischen Menschen, von denen ehrte ich keine so sehr wie die heilige Troja, Priamos selbst und das Volk des lanzentüchtigen Herrschers. Denn nie mangelte meinem Altar der gebührende Anteil Weihguss und Fettdampf, denn dies empfangen wir Götter zur Ehre. Hera mit sanftem Kuhblick, die Herrin, gab drauf ihm zur Antwort: Unter den Städten sind drei mir wahrhaftig bei weitem die Liebsten, Argos und Sparta, sowie mit breiten Straßen Mykene. Diese lösch aus, sind sie übermäßig verhasst dir im Herzen. Vor diese stell ich mich nicht zum Schutz, ja gönn sie dir gerne. Denn wollt ich's dir auch verargen und dir die Zerstörung verwehren, könnt ich doch nichts ausrichten, bist du ja bei weitem viel stärker. Aber auch meine Mühe darf nicht im Sande verlaufen, bin doch auch ich eine Gottheit gleicher Herkunft wie du bist, und als würdigste hat mich gezeugt der durchtriebene Kronos, einmal durch meine Geburt, dann weil deine Gattin ich heiße und du über alle Unsterblichen mächtig gebietest. Aber wahrhaftig, kommen wir uns doch einander entgegen, ich dir und du mir, und alle anderen unsterblichen Götter werden uns folgen. Doch du befiehl jetzt schnell der Athene, gleich in das grause Gewühl der Achaier und Troer zu gehen, dass sie versuche, obwohl die Troer als erste beginnen, eidbrüchig zu verletzen die siegesstolzen Achaier. Sprach es, und willig gehorchte der Vater der Menschen und Götter, und zu Athene sprach er gleich die gefiederten Worte: Gehe ganz schnell zum Heer der Troer und der Achaier, um zu versuchen, ob wohl die Troer als erste beginnen, eidbrüchig zu verletzen die siegesstolzen Achaier. Sprach es, und spornte Athene an, die zuvor schon drauf brannte. Von des Olympos Gipfeln stieg sie dann stürmisch hernieder. Wie einen Feuerschweif los schießt der Sohn des durchtriebenen Kronos, schiffern zum Zeichen oder dem weithin lagernden Kriegsheer, einen gleißenden und von ihm sprühen unzählige Funken, diesem gleichend schwang sich zur Erde Pallas Athene und sprang in ihre Mitte. Und Staunen bannte, dies sahen rossebezähmende Troer und gutgeschiente Achaier. Und so sprach manch einer und blickte dabei auf den Nachbarn: Sicher wird da wieder schlimmer Krieg und grauses Getümmel herrschen, oder stiftet nun Freundschaft zwischen den beiden Zeus, der dem Menschengeschlecht den Krieg zu bestimmen bestellt ist? So also sprach manch einer von den Achaiern und Troern. Sie aber drang in die Menge, einem Manne der Troer ähnlich, Laodokos, Sohn des Antenor, mächtig im Speerkampf, Pandaros suchend, den Göttergleichen, ob sie ihn fände. Und sie fand es Lykaon Sohn, den untadligen Starken, wie er da stand, und um ihn herum schildtragender Krieger starke Reihen, die ihm gefolgt von des Aisepos fluten. Nah zu ihm trat sie heran und sprach die gefiederten Worte: Möchtest du mir jetzt gehorchen, du streitbarer Sohn des Lykaon? Traust du dich, auf Menelaos den schnellen Pfeil zu entsenden? Dank und Ruhm würdest du bei sämtlichen Troern gewinnen und unter allen am meisten bei Alexandros, dem Fürsten. Von dem trügest zuerst davon, du glänzende Gaben, wenn er sieht, wie des Atreus Sohn Menelaos den bittern Scheiterhaufen besteigt, von deinem Geschosse bezwungen. Los, schieß auf Menelaos, den ruhmvollen Helden, den Pfeil ab und gelobe Apoll, dem in Lykien geborenen Schützen auszurichten, von Erstlingslämmern ein herrliches Opfer, der einst in Zeleias heiliger Stadt bist du wieder zu Hause. Also beschwatzte Athene dem Sinnberaubten die Sinne. Gleich nahm er ab den polierten Bogen vom Horn einer wilden Ziege, die einst er unter der Brust hatte selber getroffen, denn er lag auf der Lauer, als die aus der Stallwand hervortrat, und traf sie mitten ins Herz, das rücklings sie fiel auf den Felsen. Aus ihrem Kopf waren die Hörner 16 Handbreit gewachsen, die hatte sorgsam geschnitzt und gefugt der drechselnde Künstler, alles geglättet und draufgesetzt eine goldene Öse. Diesen setzte er ab, den Bespannten, ihn gegen den Boden stemmend, und vor ihn hielten die edlen Gefährten die Schilde, dass nicht zuvor sprengen auf Achaias streitbare Söhne, eh Menelaos des Atreus streitbarer Sohn war getroffen. Und er hob den Deckel und nahm einen Pfeil aus dem Köcher. Unverschossen war der und gefiedert, der Quell schwarzer Schmerzen. Und schnell legte zurecht er den bitteren Pfeil auf der Sehne und gelobte Apoll, dem in Lykien geborenen Schützen auszurichten, von Erstlingslämmern ein herrliches Opfer, der einst in Zeleias heiliger Stadt, wenn er wieder zu Hause. Und zugleich fassend die Kerben und die Sehne aus Rindshaut, zog diese nah er zur Brust und zum Bogen die eiserne Spitze. Aber als er zum Kreis so gespannt den mächtigen Bogen, schwirrte das Horn, sirrte laut die Sehne und schoss der gespitzte Pfeil schon dahin, begierig hinein in die Menge zu fliegen. Doch es vergaßen dich nicht, Menelaos, die seligen, ew'gen Götter. Und vor allen Zeus Beute spendende Tochter, die vor dich trat und dir das Geschoss abwehrte, das Spitze. Und so weit hielt sie's weg vom Leib, wie wenn eine Mutter von ihrem Kind eine Fliege verscheucht, wenn sanft schlummernd es daliegt. Dorthin lenkte sie selbst das Geschoss, wo des Gurts goldene Spangen ineinander griffen und doppelt sich anschloss der Panzer. Da drang der bittere Pfeil in den festgezogenen Gürtel, hatte sich durch den Gürtel gebohrt, den kunstvoll verzierten, und war durch den vielverzierten Panzer gestoßen und durch den Schurz, den er trug, den Leib vor Geschossen zu schirmen, der ihm am meisten Schutz bot. Jedoch er durchstieß sogar diesen, und es ritzte der Pfeil die oberste Hautschicht des Mannes. Auf der Stelle floss dunkelfarbenes Blut aus der Wunde, und wie wenn mit Purpur Elfenbein färbt, eine Frau aus Karien oder Majonien als Backenstück für die Pferde. Und es liegt in der Kammer, und viele Kämpfer zu wagen wünschten, es mit sich zu nehmen, doch liegt's für den König als Prunkstück beides, ein Schmuck für das Pferd sowie zum Ruhm seines Lenkers? So wurden, Menelaos, gefärbt vom Blut deine starken Schenkel, die Schienbeine auch und die schönen Knöchel darunter. Schauder ergriff darauf Agamemnon, den Herrscher der Männer, als er sah, wie das dunkle Blut aus der Wunde herabfloß. Schauder ergriff Menelaos selbst, den Ares Geliebten. Doch wie er Schnur und Widerhaken noch außen erblickte, strömte wieder die Lebenskraft zurück in die Brust ihm. Und unter ihnen sprach Agamemnon, der Herrscher, schwer stöhnend, haltend die Hand Menelaos. Es stöhnten dazu die Gefährten. »Lieber Bruder, ich schloss den Vertrag wohl dir zum Verhängnis, als ich zum Einzelkampf dich für uns mit den Troern bestimmte. So trafen dich die Troer, zertraten die sicheren Eide. Doch nie sind nichtig der Eidschwur und das Blut von den Lämmern, Spenden reinen Weins und der Handschlag, worauf wir vertrauten. Denn wenn es auch nicht sogleich der Olympia vollendet, vollenden wird er es doch, wenn auch spät, und mit Großem werden sie's büßen, mit ihren eigenen Häuptern und ihren Frauen und Kindern. Denn dies weiß ich gewiss, in meinem Verstand und im Herzen, sein wird der Tag, da dahin einst die heilige Ilios schwindet, Priamos selbst und das Volk des Königs mit eschener Lanze, Zeus, der Kronide, hochthronend, des Äthers Bewohner, wird selber gegen sie schwingen, die finstere Ägis, gegen sie alle, zürnend ob dieses Betrugs. Nicht unerfüllt wird dies bleiben. Aber furchtbar wird mir der Schmerz um dich sein, Menelaos, wenn du denn stirbst und bald erfüllst das Schicksal des Lebens und als Verächtlichster käm ich ins Wasser entbehrende Argos. Denn die Achaier werden sofort der Heimat gedenken und zum Prahlen ließen wir Priamos und seinen Troern Helena, Argos, Kind. Doch Trojas Erde wird deine Knochen verfaulen lassen bei unverwirklichtem Kriegsziel. Und so wird mancher wohl reden, der übermütigen Troer, hämisch auf Menelaos, des ruhmreichen Grabhügel springend. Möcht Agamemnon doch so bei allem erfüllen sein Zürnen, wie er auch jetzt umsonst hergeführt das Heer der Achaier und nun mit leeren Schiffen ins liebe Land seiner Väter heimwärts fuhr, Menelaos zurück hier lassend, den Edlen. So sprech einst einer, dann soll mich die breite Erde verschlucken. Doch ermunternd sagte zu ihm Menelaos der Blonde, fasse nur Mut und erschrecke mir ja nicht das Kriegsvolk Achaias. Nicht an entscheidender Stelle steckt das scharfe Geschoss, ja. Vorher schon hielt es zurück, der allfunkelnde Gürtel und drunter Schutzgurt und Leibschurz, den Schmiedemeister kunstvoll gefertigt. Ihm erwiderte drauf der Oberherr Agamemnon: Möge es wirklich genau so sein, Menelaos, mein Lieber. Aber es untersuche die Wunde ein Arzt und erlege lindernde Kräuter darauf, die schwarzen Schmerzen zu stillen. Sagt es und sprach Talthybios an, den göttlichen Herold: Rufe Talthybios möglichst schnell hierher, den Machaon, ihn des Asklepios Sohn, des unvergleichlichen Arztes, dass er nach Menelaos, dem streitbaren Führer Achaias, sehe, den mit dem Pfeil traf ein Troer oder ein Lykier, kundig des Bogens, ihm zum Ruhm, doch uns zur Betrübnis. Sprach es, und willig gehorchte der Herold ihm, als er's hörte, und schritt hin durch das Heer der erzumschirmten Achaier und schaute forschend umher nach dem Helden Machaon. Den fand er, wie er da stand, und um ihn herum schildtragender Krieger starke Reihen, die ihm gefolgt aus dem Rossland von Trike. Nahe zu ihm trat er heran und sprach die gefiederten Worte: Auf, Asklepios Sohn! Es ruft Agamemnon, der Herrscher, dass du nach Menelaos, dem streitbaren Führer Achaias, siehst, den mit dem Pfeil traf ein Troer oder ein Lykier, kundig des Bogens, ihm zum Ruhm, doch uns zur Betrübnis. So sprach er und wühlte ihm in der Brust das Gemüt auf, und sie durchschritten die Menge im weiten Heer der Achaier. Doch als sie dorthin gelangten, wo Menelaos, der Blonde, der getroffen war und um ihn versammelt zum Kreise alle die Besten, da trat in die Mitte der gottgleiche Mann nun und zog sogleich den Pfeil aus dem festgeschlossenen Gürtel. Rückwärts brachen dabei ab die Widerhaken, die Spitzen. Und er löste ihm den allfunkelnden Gürtel und drunter Schutzgurt und Leibschurz, den Schmiedemeister kunstvoll gefertigt. Als er die Wunde sah, wo der bittere Pfeil ihn verletzte, sog er aus das Blut und streute lindernde Kräuter kundig darauf, die einst Chäron als Freund seinem Vater gegeben. Während sie so Menelaos umsorgten, den tüchtigen Rufer, rückten heran die Reihen der schildgewappneten Troer. Auch die Achaier griffen voll Kampflust erneut zu den Waffen. Da hättest du nicht schläfrig gesehen, Agamemnon, den Edlen, und nicht sich duckend und auch nicht sich sträubend zu kämpfen, sondern entgegenfiebernd der Männer ehrenden Feldschlacht. Stehen ließ er den erzbeschlagenen Wagen, die Pferde, diese hielt der Gefolgsmann abseits, die aufgeregt schnaubten, Eurymedon, der Sohn Ptolemaios, Peraios Enkel, dem trug er dringend auf, sie bereitzuhalten, wann immer ihn Ermattung ergriffe beim ordnenden Gang durch die Menge. Doch er, zu Fuß, schritt musternd ab die Reihen der Männer, und die er nun von den rossschnellen Danaern emsig erblickte, an die trat er heran, sie kräftig mit Worten ermunternd: Männer von Argos, lasst ja nicht nach in der stürmischen Kampflust. Nie nämlich wird Vater Zeus auf der Seite stehen von Täuschern, sondern sie, die als erste eidbrüchig Schaden verübten, wahrlich deren zarten Leib werden fressen die Geier. Wir aber führen ihre Frauen und ihre noch kleinen Kinder weg auf den Schiffen, nachdem die Stadt wir erobert. Welche er aber sich drücken sah vor dem Kampf, dem Verhassten, diese stauchte er mächtig zusammen mit zürnenden Worten: Maulhelden, ihr Argeier, Schandvolk, schämt ihr euch gar nicht? Was steht ihr so da, vor Schrecken betäubt, wie das Hirschkalb, das, wenn's vom Laufen durch das weite Gefilde erschlafft ist, stehen bleibt und keine Kraft mehr hat es im Herzen? So steht ihr da, vor Schrecken betäubt, verweigert das Kämpfen. Wartet ihr gar, dass die Troer sich nähern, just dort, wo die Schiffe liegen, mit prächtigem Heck an des grauen Meeres Gestade, dass ihr seht, ob Kronion über euch seine Hand hält? So schritt dieser gebietend ab die Reihen der Männer. Und er kam zu den Kretern beim Gang durchs Gedränge der Männer. Diese wappneten dort sich um Idomeneus, den Beherzten. Der war unter den ersten Kämpfern, so stark wie ein Eber, während Meriones ihm antrieb die hintersten Scharen. Als er sie sah, wurde froh Agamemnon, der Herrscher der Männer, und sogleich sprach zu Idomeneus er mit freundlichen Worten: »Idomeneus, unter allen rossschnellen Danaern schätz ich dich besonders, sei es im Kampf, sei es bei anderen Taten oder auch beim Mahl, wenn den funkelnden Wein der Geronten von den Argeiern die Besten sich mischen lassen im Mischkrug. Denn genießen die anderen haupthaarumwallten Achaier nur das Zugeteilte, so steht dein Becher doch ständig angefüllt, wie auch mir, nach Herzenslust draus zu trinken. Auf, stürm zum Kampf als der, der sonst auch zu sein du dich brüstest.« Ihm gab Idomeneus, der Führer der Kreter, zur Antwort: »Atreus Sohn, gewiss werd ich dir ein geschätzter Gefährte sein, wie ich einmal dir habe zugenickt und versprochen. Sporne nun an die andern haupthaarumwallten Achaier, dass wir aufs Schnellste kämpfen, da eben die Troer die Eide brachen. Tod wird ihnen in Zukunft und Kümmernis werden, da sie als Erste gegen die Eide Schaden verübten.« So sprach er. Der Atride ging weiter, freudigen Herzens. Ajas, die beiden, erreichte er jetzt, durch der Männer Gedränge gehend. Die rüsteten sich, gefolgt von der Wolke des Fußvolks.